dann hüll ich mich in tiefes Schweigen. Und bin ich ganz oben, sing ich allen Blues. Und bin ich ganz unter, sing ich allen Blues. Und steht mir mal eine Träne im Gesicht. Da machen